Blockchain oder zentrale Datenbank? Die Frage, ob die Lösung mit oder ohne Blockchain umgesetzt werden soll, ist unglaublich relevant. Denn nicht alle Probleme brauchen eine Blockchain als Lösung, wie du in den unterschiedlichen Anwendungen mitbekommen hast. Ganz im Gegenteil. Wahrscheinlich ist es heute teilweise sogar so, dass viele nur deshalb eine Blockchain bewerben, damit sie ein Stück vom dezentralen Hypekuchen abbekommen. Dies wird sich aber nur kurzfristig umsetzen lassen. Langfristig erforderlich ist eine gute Lösung für ein relevantes Problem. Wenn du also im Blockchain-Bereich tätig sein willst, was ich dir aufgrund der Zukunftsaussichten durchaus empfehlen kann, so ist die Wahl des Werkzeugs entscheidend. 2014 wollte ich eigentlich im Medizinbereich ein Blockchain-Startup gründen, doch passte dies vom Zeitpunkt her einfach nicht. Ich musste also flexibel sein und bin schlussendlich im Finanzsektor mit TenX gelandet. Wie relevant ein Bereich für Blockchain ist, kannst du im jeweiligen Abschnitt dieses Buchs bei den Praxisanwendungen herausfinden. Falls du willst, habe ich auch einen Link im Arbeitsbuch, wo du einen englischen Flowchart nutzen kannst, um zu einer Entscheidung zu kommen. Die Grafik im Arbeitsbuch ist natürlich nicht komplett ernst zu nehmen, doch so zeigt sie recht deutlich, dass häufiger der Verzicht auf eine Blockchain die bessere Lösung ist als ihr Einsatz. Wenn du zum Entschluss gekommen bist, dass du eine Blockchain für die Lösung deines Problems brauchst, stehst du vor der Frage, ob du sie komplett selbst aufsetzen willst oder lieber auf einer bestehenden aufbauen willst. Ein kleiner Tipp von mir. Heutzutage kannst du fast alle Use Cases auf bereits bestehenden Blockchains zumindest als Proof of Concept extrem kostengünstig starten. Dies muss auch das Ziel sein. Ein MVP, ein Minimal Viable Prototype oder Product, welches deine Idee validiert und klar dafür spricht, ein Problem auf deine Art zu lösen. Das Prozedere ist unterschiedlich, je nachdem, ob du als Gründer im eigenen Startup handelst oder als Mitarbeiter in einem bestehenden Unternehmen oder sogar als Verantwortlicher in einer öffentlichen Organisation.